Okay, bevor wir mit dem Handbuch weitermachen, schauen wir uns ein paar Schriftstellen an. Die erste, Galater 2, Vers 19. Paulus schreibt dort, ich bin mit Christus gekreuzigt. Sprecht mir nach, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann sagt er, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also, ich bin gekreuzigt mit Christus, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Und im Epheserbrief 2, Vers 5 heißt es, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Diese beiden Verse beinhalten das Evangelium. Er schreibt, als wir tot waren in unseren Sünden, hat er uns lebendig gemacht mit Christus zusammen und hat uns auferweckt. Ihr könnt jetzt eure Stifte nehmen und folgende Passagen unterstreichen. Wir waren tot in unseren Sünden und hat uns lebendig gemacht und zusammen mit Christus und er hat uns mit auferweckt. Wir sitzen mit Jesus Christus in der Himmelswelt. Das ist das Evangelium. Was du dir merken solltest, ist, du warst tot in deinen Sünden. Dann hat er dich lebendig gemacht und auferweckt. Und um das zusammenzufassen, als Jesus gekreuzigt wurde, wurdest du mit ihm gekreuzigt. Als er begraben wurde, wurdest du mit ihm begraben. Was er erlitten hat, hast du mit ihm erlitten. Als er am dritten Tag auferweckt und gerecht gemacht wurde, wurdest du mit auferweckt und gerecht gemacht. Ich weiß, du hast das alles schon gehört, aber du musst wissen, dass es dir geschehen ist. Als es ihm passiert ist, ist es auch dir geschehen. Was er getan hat, hat er deinetwegen getan. Nichts davon musste er seinetwegen erleiden, sondern er hat alles nur deinetwegen ertragen. Du wurdest auferweckt, als er auferweckt wurde. Als er sich im Himmel niedergesetzt hat, wurdest du mit ihm gesetzt. Es ist sehr einfach, aber trotzdem weitreichend und kraftvoll. Wenn du heute nur diese Aussage mitkriegst, nur diese Schriftstelle, Epheser 2, 5 und 6, auch wenn du sonst nichts anderes mitbekommst, gehst du von hier weg, befreit von Sünde, frei von Verdammung, frei von Scham. Dann wirst du von hier weggehen, befreit von Süchten und Abhängigkeiten. Denn nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt in dir. Und du wirst erkennen, dass dir kein Mensch mehr etwas vorwerfen kann. Der Apostel Paulus hat, als er sich noch Saulus nannte, vielen Christen großen Schaden zugefügt. Er warf sie ins Gefängnis, wo sie vermutlich gefoltert und umgebracht wurden. Trotzdem konnte er später sagen, ich habe niemandem Unrecht getan. Damit hat er also entweder mit vollem Bewusstsein gelogen oder er hat vollkommen die Wahrheit geglaubt, dass er eine neue Schöpfung ist und dass das Alte vergangen ist, dass jetzt Neues in ihm war und dass dieses Neue von Gott kam. Er hatte niemandem Unrecht getan, denn nicht mehr länger er lebte, sondern Christus lebte in ihm. Vergessen wir mal Paulus, vergessen wir mal den Mann, der zwei Drittel des Neuen Testaments geschrieben hat, den Apostel Paulus, zu dem wir aufschauen. Vergessen wir mal, dass Paulus, wenn er ein Jünger Jesu gewesen wäre, vermutlich ein besseres Verhältnis zu Jesus gehabt hätte als Petrus. Jesus hatte ein besonderes Verhältnis zu Petrus und das wäre sicher auch bei Paulus so gewesen. And so we have this idea of who Paul was, but you have to realize what I'm talking about right here when he als er schrieb, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Da sollten wir in der Lage sein, das ebenfalls zu sagen. Should be able to write that letter. You have to put yourself there. Du musst dich entschließen, dass dies auch für dich wahr ist. And if you do, you will be able to say, listen, I'm so new that, you know, as I tell people before, und in diesem ganzen Seminar geht es um Christus und gleichzeitig geht es um dich. Früher habe ich das Seminar immer mit den Worten begonnen, heute möchte ich dich dir selbst vorstellen. Denn hier geht es um dich. Was Jesus tat, tat er für dich. Und das hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Aber du musst die Tatsache erkennen und akzeptieren, dass dein altes Ich tot ist. Du bist jetzt neu, so neu und so anders, dass du dich nur mit einem einzigen Menschen vergleichen darfst. Nur mit Jesus, mit keinem anderen. Du kannst dir auch keinen der Jünger zum Vorbild nehmen und versuchen, so wie er zu sein. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie sie versuchten, sich in der neuen Situation zurechtzufinden. Auch Paulus, obwohl er großartige Offenbarungen hatte, war noch nicht am Ziel angekommen. Entscheide dich zu sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Bedenke, was das bedeutet. Ab dem Augenblick, in dem du mit Christus gekreuzigt wurdest, hat Satan keinen Anspruch mehr auf dich. Er hat kein Recht mehr, Krankheit, Gebrechen oder etwas Ähnliches auf dich zu legen. Kein Recht mehr, dich in Sünde zu fesseln. Du bist frei. In dem Moment, als du mit ihm gekreuzigt wurdest, bist du gestorben. Ich nenne es Gottes Zeugenschutzprogramm. Denn der Teufel kann dich nicht einmal mehr finden. Du hast eine vollkommen neue Identität. Bei Zeugenschutzprogrammen sagen sie dir, wenn du in dieses Programm reinkommst, ist dein altes Leben vorbei. Du kannst keine alten Freunde mehr anrufen oder besuchen. Du kannst nicht in deine Stammkneipe zurückgehen oder deine Lieblingsorte aufsuchen. Du bekommst eine neue Identität, eine neue Arbeitsstelle und einen anderen Wohnort. Alles wird neu. Und dann musst du dich vollkommen von deinem alten Leben verabschieden. Du bekommst einen neuen Namen. Deine Kinder müssen neue Namen lernen. Alles wird anders, denn es ist ein Zeugenschutzprogramm. Und die einzige Möglichkeit, wie sie dich finden können, ist, wenn du in dein altes Leben zurückgehst. Genau das Gleiche hat Gott getan. Der Teufel kann dich noch nicht mal mehr wiederfinden, denn dein Leben ist in Christus verborgen. Der Teufel kann dich nur dann wiederfinden, wenn du zurückgehst und handelst wie dein früheres Ich. So anders ist dein Leben jetzt geworden. Und was den neuen Namen angeht, den wir von Gott bekommen werden, der neue Name, den wir nach Aussage des Neuen Testaments bekommen, ist der Name unseres Herrn, Jesus. Das ist der Name, der uns, der dir gegeben wurde. Denn es heißt, dass er alles, was im Himmel und auf der Erde ist, alles, was in der Gemeinde ist, nach ihm benannt hat. Ihr müsst erkennen, wir sind keine Heiden mehr. We're not pagans. Right? We are not people that have to invoke. Wir sind keine Menschen, die den Namen irgendeines entfernten Gottes beschwören müssen, damit er tut, was wir wollen. When you use the name of Jesus, du verwendest den Namen Jesu, weil es jetzt dein Name ist. Du hast ein Recht, ihn zu benutzen. Wir brauchen nicht erst eine Erlaubnis, ihn zu verwenden. Wenn du ihn nicht richtig verwendest, wird er nicht funktionieren. Und wenn du ihn richtig benutzt, funktioniert er. Aber du hast das Recht, ihn zu benutzen. Du musst entscheiden, wann du den Namen benutzen willst. Und es geht nicht um eine göttliche Beschwörungsformel, die du ans Ende jedes Gebetes hängst. Wir denken manchmal, egal was wir sagen, wenn wir den Namen Jesu hinten ans Gebet dranhängen, ist unser Gebet heilig. Nein, es geht nicht darum, Gott zu beschwören, damit er deinem Gebet zustimmt. Nach dem Motto, es ist egal, was du betest, er muss es tun, weil du den Namen Jesu genannt hast. Sondern der Name Jesu zeigt die Autorität, in der du dieses Gebet sprichst. Was du sagst, muss immer noch mit dem Wort Gottes übereinstimmen, weil du jetzt für Jesus sprichst und das Wesen Gottes zeigst. Du versuchst nicht, Gott zum Handeln zu bewegen. Verstehst du? Er ist nicht weiter entfernt als ein Flüstern. Then a whisper. You get that? He is part of you. Er ist ein Teil von dir. Er lebt in dir. Er wohnt in dir. Er lebt und handelt durch dich. Er redet durch dich. Das sagt Gott im Korintherbrief. Ich will in ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Stellt euch das mal vor. Er handelt durch dich und redet durch dich. Und deine größte Sorge ist, dass du zwischen ihm und dir unterscheiden willst, was von ihm kommt und was von dir. Ich sage euch, ich hoffe, dass diese Unterscheidung immer schwerer und schwerer für euch wird. So schwer, dass ihr nicht mehr unterscheiden könnt, wollte ich das oder wollte es Gott? Ich bin ihm so ähnlich geworden. Es spielt keine Rolle mehr. So soll es sein. Liegt es nur an mir, dass ich das jetzt tun will? Nein, er hat uns kostbare Verheißungen geschenkt, damit wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Bezieh diese Verheißungen auf dich. Du beginnst, wie Gott zu denken und wie er zu fühlen, und du blickst auf Menschen, wie er sie anschaut, und merkst plötzlich, dass du dich ohne Zögern nach ihnen ausstreckst, ihnen hilfst, für sie betest. Merkt ihr, welche Freiheit das bedeutet? Wenn dich jemand um Hilfe bittet, musst du nicht erst ins Gebet gehen. Gott, was denkst du über diesen Menschen? Sollte ich für ihn beten? Oder lieber nicht? Hast du ihnen diese Krankheit gegeben? Hast du sie geschlagen, damit sie ihre Knie vor dir beugen? Dann helfe ich ihnen lieber nicht, bevor sie nicht am Boden zerstört sind. Wenn Jesus auf die Menschen schaute, dann tat er das mit solcher Barmherzigkeit. Er sah sie wie Schafe, die einen Hirten brauchen. Er dreht sich zu den Jüngern. Jungs, wir brauchen mehr Hilfe. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schicke. Und er sagt, oh, wie schön, ich habe gebetet und ihr seid da. Lasst uns anfangen. Und dann schickt er sie los. Er sagte zu ihnen, zeigt den Menschen, wie ich bin. Zeigt ihnen, wie es ist, in meinem Königreich zu leben. Setzt sie frei, heilt sie, treibt Dämonen aus, setzt die Gefangenen frei. Zeigt ihnen, wie man unter meiner Herrschaft lebt. Zeigt ihnen, wie man in meinem Königreich lebt. Denn in meinem Reich gibt es keine Krankheit. Ich habe ein gutes Gesundheitssystem. So sollte es sein. Zeigt ihnen auch, wie man unter meinem Wirtschaftsförderungsprogramm lebt. Zeigt ihnen, dass es einfach gut ist. Denn ich bin ein Gott und ein König, der für sein Volk sorgt, damit ihr habt, was ihr braucht. Wir sind ein wohlhabendes Königreich. Wir haben, was wir brauchen. Wir müssen unser Geld nicht für Medizin und Ärzte ausgeben. Gott sagt, ich werde für euch sorgen. Ich bin euer Arzt. Ich bin Jehovah Rapha. Ich bin dein Gott, der dich heilt. Und wenn ihr euer Geld nicht mehr für eure Gesundheit ausgeben müsst, könnt ihr mehr Geld in die Mission spenden. Right? Not more money to, you know, pile up, but more money to mehr Geld, um Kirchen zu bauen, um Bibelschulen zu bauen, um Missionare in der ganzen Welt zu unterstützen. Dafür ist es. Im Epheserbrief 2 steht, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. In heavenly places in Christ. Okay, hört genau zu. Du sitzt mit Christus. Das auszudrücken ist wirklich schwer und ich kann Paulus gut verstehen, wenn er das schreibt. It's kind of hard to say because you become dull of hearing, so it's kind of hard to get them explained in a way to get it all out there. But these and even Peter said, you know. Und auch Petrus sagt Ähnliches über Paulus. Im zweiten Petrusbrief schreibt er: In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. And when you talk about what Paul is saying here. Aber um Paulus zu verstehen, musst du wissen, was es bedeutet, wenn sich jemand niedersetzt. Und Jesus setzt sich, denn er hat sein Werk vollendet. Auch Gott, als er sein Werk nach 7 Tagen vollendet hatte, ruhte er. Auch Jesus vollendete ein Werk und setzte sich danach. Und jetzt wird es etwas geheimnisvoll, wenn hier steht, du hast dich mit ihm hingesetzt. Dann bedeutet das, auch wir ruhen von unseren Werken. Versteht ihr? Ihr fragt vielleicht, wie wird jetzt die Arbeit erledigt? Aber ich sage nicht, dass die Arbeit nicht erledigt wird, sondern nur, dass wir mit unseren Werken aufgehört haben. Versteht ihr? Weil wir mit ihm dort sitzen, aber er mit uns hier wandelt und lebt. Also werden die Werke Gottes durch dich getan, denn nicht mehr länger du lebst, sondern Christus, der in dir lebt. Also selbst wenn du deine Hand auf Kranke legst, bist nicht du es, der es tut. Niemand in diesem Raum würde von sich sagen, ich kann Kranke heilen, ich kann das. Ohne Jesus? Ja, ohne Jesus kann ich Kranke heilen. Ich habe diese Kraft, ich kann das. Wir würden dich auslachen. Wir wissen, dass die Kraft, Kranke zu heilen, nicht von uns selbst kommt, sondern aus unserer Verbindung mit Gott. Wenn Kranke durch deine Hände geheilt werden, dann kommt das durch seinen Geist. Auch Jesus sagte, die Werke, die ich tue, tue nicht ich, sondern der Vater, der in mir ist. Er tut sie. Sogar Jesus gab zu, dass nicht er heilen würde. Trotzdem hat er geheilt und sandte auch seine Jünger aus, zu heilen. Denn er wusste, dass der gleiche Geist auch durch sie wirken würde. Dir muss klar sein, dass du mit deinen Werken aufgehört hast. Nicht du heilst jemand, sondern es ist der Geist Gottes, der durch dich wirkt, der durch dich fließt und die Heilung vollbringt. Amen. Merkst du, welche Last von deinen Schultern genommen wird? Es geht gar nicht darum, dass du es kannst oder dass du gut genug bist oder fromm genug, dass du genug gebetet hast. Wie fromm ist Jesus? So fromm wie nötig. Wie mächtig ist Jesus? Wie viel betet Jesus? Es heißt, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Also betet er die ganze Zeit. Für manche macht er sogar Überstunden. Und ich bin ein dankbarer Empfänger dafür. Amen. Und nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus, der in mir lebt, wenn ich meine Hände auf Kranke lege. Denn ich ruhe von meinen Werken. Aber wenn ich versuche, es durch meine Kraft zu tun, dann habe ich nicht aufgehört mit meinen Werken. Und wenn ich es durch meine Anstrengung tue, dann kann ich mich dessen rühmen. Aber wenn ich von meinen Werken ruhe und es Christus ist, der in mir lebt und der seine Werke durch mich tut, wie sollte ich mich also einer Heilung rühmen? Wie sollte ich mich für etwas rühmen, was ich nicht gemacht habe? Paulus sagte, wenn ich mich rühmen will, dann werde ich mich des Kreuzes rühmen. So he's going to say, yeah, you want to see this? Easy. How did I do that? Because of the cross. Paulus sagt also, es liegt am Kreuz, denn ich war tot in meiner Sünde. Ich bin mit ihm gekreuzigt. Ich bin mit ihm gestorben. Ich bin mit ihm begraben. Ich bin mit ihm auferstanden. Jetzt sitze ich mit ihm in der Himmelswelt. Jetzt bin ich dort und er ist hier. Denn nicht mal im Fleisch lebe ich, sondern Christus lebt in mir und er lebt durch mich. Und ich lebe im Glauben an den, der mich gerettet hat. Mit anderen Worten, wir tun das gemeinsam. Wir haben Gemeinschaft und wir arbeiten zusammen. Right? He says in, we'll get back there in just a second, but in 2 Corinthians 6:1, he says, im 2. Korinther 6, Vers 1 steht, als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch. Das steht auf Seite 11 eures Handbuchs. Ich weiß, ich springe vor und zurück. Ich beschwöre euch, Brüder, dass ihr die Gnade Gottes nicht umsonst empfangt. Und dann schreibt er in Galater 6, Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In Apostelgeschichte 19, Vers 11 heißt es, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Es waren besondere Wunder, keine alltäglichen, gewöhnlichen Wunder. Ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Aber Paulus sagt, das bin ich nicht, denn nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er tut die Werke. Seht es mal so, Gott hat mit Paulus angegeben. Er prahlt mit Paulus, denn es steht dort, Gott wirkte besondere Wunder durch die Hände des Paulus, schwarz auf weiß. Sie schauen Paulus an und sagen, wow, besondere Wunder. Aber Paulus sagt, ach, damit kann ich nicht angeben, das war Jesus. Denn nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus, der in mir lebt. Ich werde diesen Satz so lange wiederholen, bis ihr ihn verstanden habt. Denn nicht mehr länger du lebst, sondern Christus, der in dir lebt. Und du handelst im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der dich liebt und der für dich gestorben ist. Also lebst nicht mehr länger du, sondern Christus lebt in dir. Was kannst du also tun? Du kannst alle Dinge tun durch Christus, weil nicht mehr länger du lebst, sondern Christus, der in dir lebt. Jemand fragt dich also, kannst du das denn tun? Natürlich kann ich das tun. Weißt du wie? Nein, weiß ich nicht. Aber du hast gerade gesagt, du kannst es tun. Ich kann es tun. Ich weiß nur nicht, wie es geschehen wird. Du musst dich entscheiden. Du musst diese Position einnehmen. Und über diese Sache sprechen wir an diesem Wochenende. Dass du aufhörst mit deinen Werken, mit deinen Anstrengungen, dass du die Tatsache annimmst, dass du gestorben bist und dass Christus jetzt in dir lebt. Als er gekreuzigt wurde, wurde ich gekreuzigt. Was folgt daraus? Seit diesem Moment hat der Teufel kein Anrecht mehr auf mich. Er hat noch nicht mal mehr das Recht, mich anzusprechen. Er kennt mich noch nicht einmal mehr. Wenn der Teufel zu mir kommt und fragt, hast du Curry Blake gesehen? Sag ich, nee, hab ich nicht. Ja, ich suche ihn. Wenn du ihn siehst, sag mir Bescheid. Ja, tut mir leid, er ist irgendwo anders. Denn mein Leben ist jetzt verborgen in Christus. Der Teufel sollte dich noch nicht mal mehr finden können. Er sieht nur noch, wie Christus sein Leben durch dich lebt. Wenn du diesen Schritt machst, ändert sich alles in deinem Leben. Plötzlich kannst du für Gott sprechen. Alles ändert sich. Deine Beziehung zu ihm, deine Gemeinschaft mit ihm. Du wirst anders handeln. Ich sage nicht, dass du seltsam oder komisch werden solltest. Du wirst einfach anders handeln. Du wirst anders reden. Du wirst mit Autorität reden. Du wirst nicht mehr unsicher sein, nicht mehr zweifeln. Und solange du im Einklang mit Gottes Wesen redest und handelst, auch wenn das, was du redest, nicht vollkommen richtig ist, wird Gott sich hinter dich stellen. Ich habe mal für jemanden mit Nierenproblemen gebetet. Ich sagte, im Namen Jesu, Leber, sei geheilt. Und seine Nieren wurden geheilt, obwohl ich die gar nicht angesprochen hatte. Aber Gott wusste, was ich meine. Er wusste, dass ich Gesundheit für sie wollte und hat das unterstützt, obwohl ich das Falsche gesagt hatte. Wir denken, wir müssen es genau richtig sagen, richtig tun, die Formel einhalten, dann klappt alles. Das wäre Zauberei. Es ist keine Formel. Es geht um das Leben, das im Weinstock ist und das durch die Reben fließt. Das ist alles. Stell einfach sicher, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Die Leute fragen häufig, wie soll ich beten? Aber wer sagt denn was von beten? Das ist eine religiöse Idee. Ich komme zum Gebet. Wirklich? Warum? Weil ich geheilt werden will. Dann kommst du nicht für Gebet, sondern damit ich dir die Hände auflege. In der Bibel steht nicht, dass wir für Gebet irgendwo hingehen sollen. Wenn du krank bist und die Ältesten rufst, ist das etwas anderes. Wenn du mich rufst, werde ich zu Gott beten und ihm danken, dass ich ihm dienen darf. Und zu dir sage ich nur, werde gesund, jetzt sofort, sei geheilt. Aber wenn du zu mir kommst, dann nicht wegen Gebet. Ich habe keine Gebetsreihe, ich habe eine Heilungsreihe. Versteht ihr den Unterschied? Die Leute stehen nicht wegen Gebet an. Gebet ist hier sinnlos, wenn es um Krankheit und Gebrechen geht. Denn er hat uns nicht befohlen, für dieses Ding zu beten, sondern die Hände auf die Kranken zu legen. Und dann werden sie gesund. Ganz einfach. Wozu bräuchten wir eine Gebetsreihe? Verstehst du? Du repräsentierst Gott. Du musst das nur glauben. Irgendwann musst du dich entschließen zu sagen, ich vertrete Gott. Was ich in seinem Namen sage, wird er unterstützen. Wir drücken das inzwischen so aus. Wenn ein Sohn Gottes spricht, dann hört es der Himmel und stimmt zu. Dann hört es die Hölle und gehorcht. Du musst erkennen und verstehen, wer du bist. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr wisst, wer ihr seid. Ihr müsst euch entschließen, Gott zu glauben. Wenn ihr wissen wollt, wer ihr seid, das ist, wer ihr seid. Jakobus schreibt, dass wenn wir in das vollkommene Gesetz der Freiheit schauen, dann schauen wir in einen Spiegel. Ein Christ soll, wenn er in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut, nicht nur Hörer des Wortes, sondern ein Täter sein. Aber wenn du es hörst und nicht tust, wenn du nur ein Hörer und kein Täter bist, bist du wie jemand, der sich im Spiegel anschaut und wenn er weggeht, hat er vergessen, wie er ausgesehen hat. Lassen wir mal die theologischen Überlegungen weg und lesen einfach das, was da steht. Das bedeutet zunächst, dass das Wort Gottes ein Porträt ist. Wenn du Jesus sehen möchtest, schaust du hier rein und siehst ihn. Und du kannst Jesus immer wieder erkennen, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Aber es ist nicht nur ein Porträt Jesu, denn Jakobus schreibt, dass wenn du nur ein Hörer des Wortes und kein Täter bist, bist du wie jemand, der in einen Spiegel schaut und wenn er weggeht, hat er vergessen, wie er aussieht. Jakobus vergleicht also das Wort mit einem Spiegel, nicht mit einem Porträt. Und was siehst du, wenn du in einen Spiegel schaust? Dich, dein Spiegelbild. Die Bibel ist also ein Porträt Jesu, aber es ist auch ein Spiegelbild deiner selbst. Also ist dein Spiegelbild das Porträt von Jesus und das Porträt Jesu dein Spiegelbild. Versteht ihr? Ich zeige euch ein Beispiel. Hier ist ein Mann, der in den Spiegel schaut und dort Jesus sieht. Er schaut nicht auf ein Bild von Jesus, sondern in einen Spiegel. Und sein Spiegelbild sieht aus wie Jesus. Und obwohl also dieses Buch von Jesus handelt, beschreibt es auch dich. Du fragst, wie kann das sein? Ganz einfach, weil nicht mehr länger du lebst, sondern Christus lebt in dir. Trenne nicht, was Gott zusammengeführt hat. So wie er ist, so bin ich in dieser Welt. So sind wir in dieser Welt, nicht erst in der nächsten Welt, schon in dieser Welt. Wir sind so wie er. Wir werden es nicht sein, wir sind es bereits. Denn wir sind von Neuem geboren. Deswegen solltest du das jetzt verstehen. Ich greife jetzt etwas voraus. Falls du gerade versuchst, mir im Handbuch zu folgen, gib auf. Paulus hat auch nicht mit einem Handbuch gearbeitet. Er folgte dem Geist, weil er eine Offenbarung Jesu hatte. Ihr seid aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes wiedergeboren. Mit anderen Worten, das Wort Gottes ist der Same, der nicht verdirbt. Der hat dich neu geboren. Ich will versuchen, das zusammenzufassen, und dann schicke ich euch bald in die Pause. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, indem wir die kostbaren Versprechen annehmen. Jedes kostbare Versprechen hier drin ist ein Teil Gottes göttlicher Natur. Jeder Vers ist wie eine DNA oder ein Genom oder ein Chromosom seiner DNA. Könnt ihr mir folgen? Und wenn ihr alle Aspekte seiner DNA zusammensetzt, dann habt ihr Jesus. Also, der nächste Vergleich ist ein bisschen eigenartig, aber hört erst mal zu. Wenn du dieses Buch nimmst, es in einen Mixer tust und es zerhackst, richtig klein malst. Ich habe vor kurzem von einem Mixer gehört, meine Frau erzählte davon, der sogar iPhones zerhackt. Und ich dachte mir, den brauche ich. Manchmal wünschte ich mir das. Sie zeigen, wie der Mixer einen Backstein zu Staub zerhackt. Unglaublich. Also, ich weiß nicht, wofür irgendwer einen so kräftigen Mixer brauchen könnte. Ich frage mich, was esst ihr eigentlich? Aber nur um dieses Bild zu benutzen. Du hast einen Mixer, der alles klein kriegt. Tust dieses Buch hinein, ein bisschen Wasser und Öl, und stellst auf höchste Stufe. Dann füllst du den entstandenen Teig in eine Backform, stellst sie in den Ofen oder die Mikrowelle, drückst auf Start und es wird gebacken. Und wenn du die Tür aufmachst, kommt Jesus heraus. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist dieses Buch in Wirklichkeit. Sie haben ja die DNA dekodiert. Und habt bitte Nachsicht, bestimmt verwende ich die falschen Worte. Und alles in Computern gespeichert. Computer merken sich alles in Folgen von Nullen und Einsen. Und dann haben sie die DNA, die sie in diesen Code gebrochen haben. Und wenn sie diesen DNA-Code in einen Computer bringen, also könntest du auch die DNA eines Menschen nehmen und sie zu einem computerlesbaren Code aus Nullen und Einsen umwandeln. Dieser Code stellt dann diesen Menschen dar. Und wenn du die Bibel nimmst und sie kodierst, dann hast du die DNA von Jesus. Denn Jesus ist das hier zum Fleisch geworden. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn du das Wort nimmst, alles, was hier drin steht, und es auf vollkommene Weise zu einer Person machst, dann hättest du Jesus. Stimmt's? Das hier ist das Wort Gottes. Und Jesus ist das fleischgewordene Wort. Wenn du also Jesus in Papier und Tinte zerlegen könntest, dann würde das hier, die Bibel, rauskommen. Kommt ihr noch mit? Wenn du wiedergeboren bist, dann wurdest du neugeboren aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Du bist aus diesem Wort wiedergeboren. Der Same dieses Wortes wurde in dich gelegt und so bist du von Neuem geboren worden. Denn das Wort, dieser Same, ist unvergänglich. Das ist fantastisch. Es bedeutet, er wächst auf jeden Fall. Es ist unmöglich, dass er nicht wächst, denn er ist unvergänglich. Er kann nicht unfruchtbar sein. Also alles, was du tun musst, ist, nimm dieses Wort in dich auf und du wirst Frucht bringen. Viele Menschen haben Teile dieses Wortes. Welche Teile sie haben, hängt von der Gruppe ab, in der sie waren, als sie es gehört haben. Deswegen hast du baptistische Christen, methodistische Christen und so weiter. Sie haben Teile der DNA Gottes. Aber wenn du die ganze DNA hättest, dann hättest du Jesus. Aber das Entscheidende ist, nur der Teil des Samens, dem du erlaubst, in dir zu wachsen, wird Frucht bringen. Der Same ist unvergänglich, aber wenn du ihn genetisch modifizierst, und darüber gibt es gerade viel Diskussion, es geht dabei um genetisch modifiziertes Getreide, das wächst und Frucht bringt, aber aus dieser Frucht wächst kein neues Getreide mehr. Es wurde genetisch so modifiziert, dass es sich nicht vermehren kann. Damit können wir auch gut einen ganzen Teil der Christenheit beschreiben. Sie wurden genetisch modifiziert, dass sie sich nicht vermehren können. Es wurden Teile hiervon genetisch entfernt. Sie haben kein vollständiges Evangelium mehr gehört, nicht mehr die ganze Wahrheit, nicht mehr das ganze Wort Gottes. Aber wenn du dem Samen in dir erlaubst, zur vollen Größe aufzuwachsen, dann wirst du aussehen wie Jesus. Du kannst zum Beispiel eine Zelle der DNA nehmen, und das wurde gemacht, und kannst daraus das Tier oder die Pflanze reproduzieren. Diese eine Zelle hat die gesamte DNA, mit der du das ganze Lebewesen wiederherstellen kannst. Nur aus einer Zelle. Mit anderen Worten, du brauchst gar nicht alle Zellen, sondern du brauchst nur eine. Der Same, von dem wir sprechen, ist der unvergängliche Same. Er wird wachsen. Und du bist geboren aus diesem Samen. Wann immer du den Samen des Wortes Gottes in dich aufnimmst und ihn tränkst, wird er wachsen. Und wenn er in die Fülle dessen wachsen darf, von wem er genommen wurde, dann wirst du aussehen wie Jesus. Denn das ist der Ursprung dieses Samens. Und jeder Same hat die gesamte genetische Information der Pflanze, von der er stammt. Dieses Buch ist das Wort, und Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus ist die Personifikation jeden Verses in diesem Buch. Und du bist geboren aus dem unvergänglichen Samen dieses Wortes. Also kann dieser Same das ganze Wort reproduzieren. Und wenn es fertig ist, siehst du wie Jesus aus. Im Epheserbrief 4 steht, dass wir zu ihm hinwachsen sollen, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Alles, was weniger ist, ist nicht ausgewachsen. Also Christentum ohne Heilung ist kein Christentum. Es ist eine genetisch modifizierte Mutation. Und um ganz offen zu sein, Christentum ohne Heiligung ist ebenfalls eine genetisch modifizierte Mutation. Es ist kein Christentum. Wenn du erwachsen bist, musst du aussehen wie Jesus, der das Bild des Vaters war, der heilig ist. Also, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir sowohl auf ein Porträt von Jesus, als auch auf ein Spiegelbild von uns selbst. Als er also gekreuzigt wurde, wurdest du gekreuzigt. Als er begraben wurde, wurdest du begraben. In der Kirche haben wir solche Symbole wie das Abendmahl, wo die Elemente das Blut und den Leib Christi repräsentieren. Wir verstehen, was diese Dinge bedeuten. Das werden wir, nebenbei gesagt, auch noch miteinander feiern. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, spricht Paulus über den Becher des Segens, den wir beim Abendmahl benutzen. Und Jesus sagte darüber, dieser Becher ist der Becher des neuen Bundes in meinem Blut. Also der Becher des Segens ist auch der Becher des Neuen Testaments. Und er repräsentiert sein Blut für die Vergebung der Sünden. Es ist nicht mehr nur ein Becher, den er bei seinem letzten gemeinsamen Essen mit den Jüngern verwendet hat, sondern er repräsentiert sein Blut. Das Wort gesegnet kommt etymologisch gesehen in drei Schritten vom Wort Blut. Ohne Blut gibt es keinen Segen. Der Becher des Segens ist also der Becher des Blutes Jesu des Neuen Bundes. Dieser Becher ist ein Becher des Segens und nicht des Fluches. Denn Jesus hat den Fluch auf sich genommen und hat ihn weggetragen. Und wir sind jetzt Teilhaber des Segens. Das können wir nachlesen in Römer 6, Vers 6. Da wir dies erkennen, hört ihr? Wir sollten das erkennen. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, hört ihr? Das sollte die erste Auswirkung deiner Wiedergeburt sein. Du solltest der Sünde nicht mehr dienen. Verstehst du? Ist das nicht erstaunlich? Du denkst vielleicht, du tust Sünde, aber du tust sie nicht. Du dienst ihr. Verstehst du? Wann immer du sündigst, dienst du der Sünde. Lesen wir weiter, Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. In dem Moment, in dem du wirklich annimmst, dass du mit ihm gekreuzigt wurdest und gestorben bist, bist du frei von der Sünde. Sünde kann dich nicht mehr festhalten. Sünde hat kein Recht mehr, dich gefangen zu nehmen. Denn Sünde ist Gefangenschaft. Verstehst du? Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, Paulus verwendet immer wieder das Wort wissen. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot. Wenn ihr viel von Watchman Nee gelesen habt, kennt ihr diesen Ausdruck. Haltet euch für. Paulus schreibt, haltet euch der Sünde für tot. Und viele Menschen halten sich selbst nicht für tot gegenüber der Sünde. Sie versuchen, vor ihr wegzulaufen, geraten dann aber außer Puste oder werden müde und werden von ihr eingeholt und fallen wieder hinein. Du musst dich einfach selbst als tot für die Sünde ansehen. Wenn du tot bist, gehst du nicht dahin zurück. Buße tun bedeutet einfach, deinen Sinn zu ändern und dich von etwas abzuwenden. Aber es gibt auch eine Betrübnis, die eine nie zu bereuende Buße bewirkt. Manche sagen vielleicht, oh, ich fühle mich schlecht, weil ich gesündigt habe. Aber eigentlich fühlen sie sich schlecht, weil sie erwischt wurden. Aber es ist so, wenn du wirklich deinen Sinn geändert hast, dann hast du die Sünde. Das bedeutet Buße tun. Du wendest dich ab. Früher hast du es geliebt, aber jetzt hast du es. Es bedeutet nicht, dass es nicht wieder passieren kann. Aber auch wenn es passiert, dann hast du es. Wenn du sündigen kannst, ohne dass es dich stört, dann bist du vermutlich nicht gerettet, um ganz offen zu sein. Manche Menschen sagen mir, Sünde stört mich nicht mehr, denn ich bin ja jetzt gerettet. Aber ich sage dir, wenn du sündigst, nachdem du gerettet bist, sollte dich die Sünde noch viel mehr stören als vorher. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Ich weiß nicht, wie man es noch klarer sagen könnte. Lasst die Sünde nicht regieren. Gestern Abend haben wir Römer 5, Vers 17 gelesen. Paulus schreibt, wenn wir den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, werden wir im Leben als Könige regieren. Wir sollen regieren. Es können nicht zwei Leute gleichzeitig regieren. Entweder die Sünde regiert oder du regierst. Wenn du regierst, wirst du die Sünde nicht in deinem sterblichen Leib herrschen lassen. Römer 6, Vers 12. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Und im Handbuch sind wir bei 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wichtig ist, wir wachsen nicht in Gottes Gerechtigkeit hinein. Es geschieht nicht im Lauf der Zeit, sondern wir wurden dazu gemacht, in einem Augenblick. Keine Evolution, Schöpfung. Du wurdest in einem Augenblick gerecht gemacht. Vorher warst du es nicht. Und eine Minute später warst du gerecht. Verstehst du? Ganz einfach. Real simple. Jesaja 53, Verse 4 und 5. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Immer wieder steht hier, er für uns, unsere Krankheiten, unsere Missetaten. Was er tat, tat er für uns. Was er getan hat, das müssen wir nicht mehr tun. Und schließlich Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Warum wurde Christus zum Fluch gemacht? Vers 4, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Versteht ihr? Damit wir durch den Glauben den verheißenen Geist empfangen. Durch den Glauben sind wir dem gläubigen Abraham gleich, dass wir teilhaben dürfen an dem Geist Gottes. Und ich liebe es, wie T.L. Osborne einen Christen definiert. Er sagt, es ist ganz einfach. Der Geist Gottes in einem Menschen macht ihn zum Christen. Ganz einfach. Der Geist Gottes in einem Menschen macht ihn zum Christen. Es sind nicht die guten Werke, bestimmt nicht die Sünde, sondern der Geist Gottes, der in einem Menschen wohnt, macht ihn zu einem Christen. Das ist, wer du bist. Hör zu, wenn Gott dir das Privileg schenkt, dass sein Geist in dir wohnt, dann hat dich Gott angenommen. Verstehst du? Wenn du wiedergeboren bist, hat Gott dich angenommen. Das bedeutet, er wirft dir nichts mehr vor. Er hat dich in die geliebten Kinder aufgenommen. Das ist, wer du jetzt bist. Vergiss das ganze andere Zeug. Ja, aber du weißt nicht, was ich getan habe. Ich muss nicht wissen, was du getan hast. Ich weiß, was Jesus getan hat. Du musst dich entschließen zu glauben, was Jesus für dich getan hat. Und bevor ihr in die Pause geht, will ich das schnell noch erwähnen. Wir nennen es das Gesetz der Identifikation. Du musst dich mit Jesus identifizieren. Wenn du das nicht tust, bist du nicht wiedergeboren. Du musst dich mit ihm identifizieren und sagen, was er getan hat, hat er für mich getan. Ich nehme seinen Sieg für mich in Anspruch. F.F. Bosworth sagte, ich nehme für mich in Anspruch, was Christus getan hat. Ich nehme es in Anspruch. Mit anderen Worten, ich mache es zu meinem. Für mich ist es die Wahrheit. Das ist das Gesetz der Identifikation. Lasst uns noch schnell weitermachen. Zuerst, sprecht mir nach. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Er wurde zur Sünde gemacht. Er wurde krank gemacht. Wir starben mit ihm. Wir sind begraben mit ihm. Er hat gelitten. Wir wurden mit ihm auferweckt. Er wurde gerecht gemacht. Wir wurden gerecht gemacht. Als er Satan besiegte, habe ich Satan besiegt. Ich bin mit ihm auferweckt. Er setzte sich, und ich setzte mich mit ihm. Ich habe aufgehört mit meinen Werken. Jetzt tue ich die Werke Gottes, indem ich glaube. Und ich glaube, werden die Werke Gottes durch mich getan. Ohne Anstrengungen, ohne Kampf, ohne Verkrampfung, mühelos, durch Christus, wirke ich die Werke Gottes. So soll es sein. Amen. Macht eine Pause. Wir machen in 7 Minuten weiter. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Und im Epheserbrief 2, Vers 5 heißt es: Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Vers 6: Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus.